Ja, einen schönen guten Abend. Der Titel des heutigen Vortrags wurde schon genannt. Der erste Teil, die friedfertige Antisemitin, spielt an auf ein Buch von mir, das mittlerweile auch schon 10 Jahre her ist. Das heißt eben die friedfertige Antisemitin, Fragezeichen. Das wiederum spielt an auf das Buch von Margarete Mitscherlich, die friedfertige Frau. Und in diesem ersten Teil des Vortrags werde ich also einige Sachen vortragen, die für mich schon länger her sind, aber also es wird, wie Lotto auch angedeutet hat, ein bisschen gehen um den Umgang mit der sogenannten neuen Frauenbewegung, der neuen Frauenbewegung mit Nationalsozialismus und um die Frage, ob es einen spezifisch feministischen Antisemitismus gibt, beziehungsweise ob Frauen auf dieselbe Art und Weise sozusagen antisemitisch agieren, geprägt sind, dieselbe Bedürfnisbefriedigung hier stattfindet wie bei Männern. Und diese Frage, die mich eben schon sehr lange umtreibt, haben dann 2 Bücher, die 2013 erschienen sind, aktualisiert für mich. Das eine Buch war von einer amerikanischen Historikerin namens Wendy Lover. Das heißt Hitler's Furies, German Women in the Nazi Killing Fields. Und das Buch ist besser als der Titel. Also die Furien klingen ein bisschen nach einem Schrottroman, aber das Buch kann durchaus trotzdem was. Und das hat mich motiviert, nochmal über die Aktualität der Frage nachzudenken. Und das andere war Judith Butlers Machwerk mit dem Titel Am Scheideweg, Judentum und die Kritik am Zionismus. Diese beiden Sachen sind fast zeitgleich erschienen und dann dachte ich mir, okay, ich muss nochmal schauen, wie verhält sich denn das zu dem, was ich früher mal dazu geschrieben habe. Zunächst einmal zu einigen Aspekten aus diesem Buch über Hitlers Furien. Was ich daran ganz wichtig fand, war die Darstellung der Alltäglichkeit und Attraktion des Ausnahmezustands für Frauen im Nationalsozialismus bzw. im sogenannten Osten. Ich habe das in einem Artikel in der vorletzten Saint-Phrase zu dem heutigen Thema zusammengefasst unter dem Stichwort Party, Sex und Massenmord. Also diese Trias wird recht deutlich herausgearbeitet bei Wendy Lover. Also zum Beispiel schreibt sie über den sogenannten Ostrausch und macht das fest an Picknicks, an den Massenerschießungsstätten oder an Judenjagdgesellschaften oder an solchen Phänomenen wie, dass die Ehefrau oder die Geliebte eines ranghohen NS-Offiziers dann Raubzüge durch das eine oder andere Ghetto zum Hochzeitsjubiläum geschenkt bekommt oder so ähnlichen Dingen. Diese Schilderungen der ganz normalen Frauen, die in den Osten gegangen sind im Zweiten Weltkrieg, aber dann auch ab und zu wieder Erholung von zum Beispiel Auschwitz brauchten. Das ist ein Teil dieses Buches, den ich sehr gelungen fand. Also Lava hat eben untersucht, gewöhnliche Frauen, 13 Frauenbiografien aufgearbeitet, die Frauen, die beschlossen haben, sich freiwillig gemeldet haben, weitestgehend in den Osten zu gehen. Sie schildert zum Beispiel den Fall einer Sekretärin, die sich eben freiwillig für den Einsatz im Osten meldet und dann, wie es schon in Bezug auf den BDM häufig heißt, die Vorstellung hat, dort kann man ein bisschen was sehen und erleben. Und dann tut sie eigentlich einerseits fast nichts Politisches, andererseits tippt sie Deportationslisten ab. Das ist ihr Job als Sekretärin. Und dann schildert sie Lava einige Fälle, die wirklich auch so ein bisschen mich zum Schlucken gezwungen haben. Frauen, die dann in den Osten gegangen sind, tun dann auch nichts, fast nichts, außer dass sie aus einer Deportationskolonne ihre jüdische Friseurin ausnehmen und sagen, na bitte, die brauche ich noch, sozusagen. Oder die andere, in dem anderen Fall gesagt wird, Moment, die kann nicht deportiert werden, sie hat meinen Pullover noch nicht fertig gestrickt. Also solche Alltagssituationen und die Betätigung von Frauen werden in dem Buch geschildert, in dem ersten Teil, den ich wirklich durchaus inspirierend fand. Vielleicht ganz kurz nur als Einstieg noch andere Rollen von Frauen im Nationalsozialismus, die ja weitgehend bekannt sind, aber trotzdem hier zur Analyse wichtig wären. Eine andere Betätigungsform war natürlich die der KZ-Aufseherin. Da kann man nicht sagen, man hat bloß irgendwelche Listen getippt, denn auch zum Schluss hin, als es um Todesmärsche ging etwa, haben diese Aufseherinnen, als keine Befehle mehr von oben kamen, immer noch selbst, also mit großer Sicherheit gewusst, okay, wir statten jetzt die Leute für den Todesmarsch aus und die einzigen, die nicht, die kein Schuhwerk bekommen, sind dann die Jüdinnen und Juden und das bestehende Schuhwerk wird dann auf alle anderen aufgeteilt. Also diese Systematik hat da auch jenseits von allen klaren Befehlen von oben natürlich bis zum Schluss funktioniert. An der sogenannten Heimatfront müsste man dann nennen die Pflegerinnen, die auch tötend tätig geworden sind. Nur ausnahmsweise ist das eine Berufsgruppe, bei der man nicht von einem eindeutigen antisemitischen Zusammenhang des Mordens sprechen kann. Das betraf ja zum Beispiel die T4-Aktionen und so weiter. Dieser antisemitische Hintergrund ist aber umso deutlicher bei den Fürsorgerinnen, die etwa sich dafür einsetzten, dass man nicht einen Juden besuchen kann und dann in eine arische Wohnung gehen kann. Man kann nicht zuerst die eine Luft atmen und dann die andere. Das ist irgendwie schlecht. Man muss da getrennte Zuständigkeitsbereiche schaffen. Bei Denunziationen als ein weiteres Feld, das zu nennen wäre, ist das Interessante, dass da der Frauenanteil am höchsten war. Jetzt, wenn man schaut, okay, wir reden von Täterinnen und Tätern im Nationalsozialismus, wie ist da die Geschlechterverteilung? Bei Denunziationen gibt es Studien, die sagen, dass es 30% Frauen waren. Das ist eine relativ hohe Zahl jetzt von so, wenn man Tatbereiche nimmt, die unmittelbar Todesfolgen hatten für viele, da kann man sagen, okay, da war dann kein Macht, kein Amt, kein besonders hohes nötig, deswegen hier die hohe Frauenquote sozusagen. Derlei zuweilen tödlichen Aktivismus gab es dann auch beim morgendlichen Einkauf natürlich, als man dann im sogenannten normalen weiblichen Verantwortungsbereich dafür Sorge zu tragen hatte, dass die Nachbarin nicht beim Juden kaufe. Und wenn man sich dann ein bisschen wegbewegt, auch von den unmittelbar tödlichen Betätigungsfeldern, muss man dann auch sagen, dass lange vor Kriegsausbruch auch Frauen Beschäftigung gefunden haben, etwa bei der NS-Volkswohlfahrt und ähnlichen Vereinen, und zwar in noch nie aus dagewesenem Ausmaß, aber genug Zeit bleiben musste für das sogenannte politisch-feministische Engagement unter nationalsozialistischen Vorzeichen, etwa bei Organisationen mit so schönen Namen wie dem Stahlhelm Frauenbund oder der Arbeitsgemeinschaft völkisch gesinnter Frauen. Natürlich, dem steht immer gegenüber, dass es irritierend ist, dass manche Frauen es vorzogen, etwa für ihre jüdischen Ehemänner zu demonstrieren und das in aller Öffentlichkeit. Das nur als kurzer Einstieg, weil es ja dann in dem Rest des Vortrags um die Frage gehen wird, wie ging dann die Frauenbewegung in den späteren Jahrzehnten mit dieser Rolle von Frauen im Nationalsozialismus um. Ein anderer Bereich, den ich auch gerne ansprechen will, ist die Rolle der Sexualität im Nationalsozialismus und dann vor allem die Darstellung der Sexualität in der NS-Zeit später. Es gibt unzählige Zeugenaussagen, dass man etwa aufpassen musste, sich beim BDM keinen Tripper zu holen, es aber andererseits genug Kondomautomaten gegeben hat, um in diese Richtung vorzusorgen. Der Nationalsozialismus hatte in diesem Bereich der Sexualität also offenbar auch seine guten Seiten. Die Kondomautomaten wurden dann nach der Befreiung abmontiert. In diesem mörderischen Unternehmen zur Steuerung der Fortpflanzung, das von Zwangssterilisation und Euthanasie über die Nürnberger Gesetze bis zu Lebensborn e.V. reichte, stand aber trotzdem ausgelebter Heterosexualität offenbar nichts im Wege, aber unter einer Bedingung, sofern die Beteiligten natürlich dem Regime ideologisch und rassisch genehm waren. Das Interessante hier ist, wie eine wieder amerikanische Historikerin beschreibt, namens Dagmar Herzog. Das Interessante hier ist, dass die Sexualkonservativen im Nationalsozialismus zugleich gelobt und verspottet wurden. Die sexuellen Visionen des NS-Regimes sich also im Spannungsfeld von Wettbewerb und Zusammenarbeit mit den Christen erfüllten. Und Dagmar Herzog kommt zu einem, das Buch heißt Die Politisierung der Lust, kommt zu dem Ergebnis, dass es dabei zwar außer Frage steht, dass die Nationalsozialisten in puncto Sexualmoral uneins waren. Also sie sagt, einige wollten zweifellos zu konservativen Werten und Verhaltensweisen zurückkehren. Viele andere Wortführer und NS-Autoren arbeiteten jedoch daran, die Assoziation emanzipatorischer Vorstöße mit Marxismus oder Judentum aufzulösen und die sexuelle Befreiung nunmehr als germanisches oder arisches Vorrecht neu zu definieren. Zitat Ende Herzog. Das heißt, sie spricht zwar nicht von Rackets, aber ich glaube, der Begriff ist hier ganz gut. Diese unterschiedlichen Rackets fasst sie dann als Kakophonie häufig widersprüchlicher Verfügungen im Bereich der Sexualität im Nationalsozialismus und sagt etwa, dass ein gängiger, regimetreuer Sexualratgeber die Bedeutung des Orgasmus für Frauen wie für Männer betonte und seine Leser auf die Erregbarkeit der Klitoris hinwies. Kein Wunder also, dass man sich in den 1950er Jahren auf die Moral als Abgrenzung zur unmoralischen Sexualität der Nazizeit zurückbesinnen und die Kondomautomaten abbauen musste. Um eben Ehe und Familie wiederherzustellen, also eine Restauration zu betreiben, in der sich trotz des Fortlebens des Nationalsozialismus und der Erinnerungsabwehr auch die Beendigung des Ausnahmezustandes ausdrückt. Warum ich jetzt diese Rolle der Sexualität im Nationalsozialismus hier auch noch hineinbringe, ist, weil es unzählige Analysen aus den letzten Jahrzehnten auch noch gibt, die ein völlig anderes Bild malen von der Rolle auch der Frau als Mutter und so weiter im Nationalsozialismus. Viktor Klemperer hat ja das mit dem, man muss beim BDM aufpassen, sich keinen Tripper zu holen, in seinen Zeugnissen niedergeschrieben, aber offenbar galt diese Beobachtung später, je später umso weniger, denn das Bild dieser Sexualität im Nationalsozialismus ist nach 2000 in einigen Werken, die ich mir angeschaut habe, ins wahnhafte Gegenteil umgeschlagen. Was meine ich damit? Ich bringe einfach ein längeres, aber sehr vielsagendes Zitat über also die Einschätzung der Rolle von Frau und Sexualität im Nationalsozialismus. Zitat: Im BDM wurde besonderer Wert auf die körperliche Ertüchtigung gelegt. Neben Leichtathletik und Gruppenspielen war hier auch die anmutschulende Gymnastik wichtig. Der Sport hatte ganz im Sinne der NS-Ideologie ein pädagogisches Ziel. Der Gruppengeist wurde gestärkt und damit ein Gefühl der Verantwortung für das völkische Kollektiv hervorgerufen. Flankiert von weltanschaulichen Schulungskursen in Heimatabenden, mit Volks- und Rassenkunde, kultureller Erziehung mit Volkstänzen, Liedern und der Aneignung hauswirtschaftlicher Fähigkeiten, arbeitete auch der BDM trotz vermeintlich emanzipatorischer Stärkung des weiblichen Körpers auf die zukünftige Rolle der Frau im Dienste des Staates hin. Gehorsam, Disziplin, Pflichterfüllung, Kampfgeist, Gesundheit, eine einfache praktische Lebensführung und ein schlichtes Erscheinungsbild, ohne Luxus und Schminke, mit flachen, zweckdienlichen Absätzen, sollte vermittelt werden. Gleichzeitig diente Sport der Herstellung bzw. Regeneration eines leistungsfähigen Körpers. Zitat Ende. Von wem ist das? Oder von wann ist das? 2005 von der AG Gender Killer aus einem Buch, das sich mit Geschlechterbildern im Nationalsozialismus beschäftigt. Das heißt eben Geschlechterbilder im Nationalsozialismus, eine Annäherung an den alltäglichen Antisemitismus, so der Beitragstitel in diesem Sammelband über Antisemitismus und Geschlecht. Spätestens da fand ich damals schon, muss man irgendwie diese Schilderung von Klemperer in Zusammenhang bringen mit dieser völlig gegensätzlichen Schilderung des gestählten BDM-Mädchenkörpers ohne Schminke mit flachen Absätzen. Das war jetzt für den Bund Deutscher Mädel ausgeführt. Selbiges galt der AG Gender Killer zufolge auch für die erwachsene Frau. Ich zitiere: Obwohl das Dritte Reich ein patriarchaler, auf der Ungleichbehandlung der Geschlechter aufbauender Staat war, erfuhr die Frau hier, sofern sie arischer Herkunft war, in gewisser Hinsicht eine Aufwertung. Damit wurde sie zur Trägerin der Art, verantwortlich für die Reinheit des deutschen Blutes, den Erbstrom und die deutsche Rasse. Für diese Reinhaltung hatte die Arierin sauber, anständig und diszipliniert zu sein. Eine gute Haus- und treue Ehefrau. Der weibliche Körper wurde damit aufgewertet. Die Mutter als Hüterin des Blutes gottgleich gemacht, jedoch gleichzeitig entsexualisiert und biologischer Zweckmäßigkeit unterworfen. Zitat Ende. Also Sexualität gibt es hier einfach nicht für die Frau im Nationalsozialismus. Und die vorher erwähnte Dagmar Herzog, die diese Politisierung der Lust im Nationalsozialismus untersucht hat, hat dann auch ganz trocken über diese Verschiebung der Darstellungsweise, die bis heute anhält, gemeint. Zitat Dagmar Herzog, ein Haupteffekt des Normalisierungsprozesses der 50er Jahre bestand dann auch darin, dass die sexfreundlichen Seiten des Nationalsozialismus in Vergessenheit gerieten. Vor den eigenen Kindern oder dem Rest der Welt zuzugeben, dass man am Dritten Reich durchaus Vergnügen gefunden hatte, ließ sich mit der erfolgreichsten Taktik der Nachkriegsdeutschen im Umgang mit ihrer Schuld nicht vereinbaren. Zitat Ende. Also die amerikanische Historikerin, die da mit einer gewissen Distanz sich das anschaut, sagt hier, ja, man kann nicht Spaß gehabt haben, das geht natürlich nicht. Und auch bis 2005 kann man das offenbar nicht so schildern. Und so kam also zu den vielfältigen Schuld- und Erinnerungsabwehrmechanismen auch noch der weibliche Opfermythos, die Gnade der weiblichen Geburt hinzu. In dem nächsten Teil möchte ich also schildern, was für verschiedene Strategien gibt es also, wenn wir schon die Rolle der Sexualität nicht ansprechen in Bezug auf Frauen und Nationalsozialismus. Wie wurde dann in der sogenannten neuen Frauenbewegung umgegangen mit der Frage nach Rolle der Frau, Täterinnenschaft im Nationalsozialismus und so weiter. Da gibt es verschiedene Strategien, wie man damit umgeht. Einige feministische Theoretikerinnen sprachen dem weiblichen Wesen eine natürliche Widerständigkeit zu und leugneten schlicht jegliche Täterinnenschaft. Das ist eine Minderheit, aber ich möchte dafür doch ein, zwei Beispiele nennen, weil ich das wirklich beachtlich finde. Also eine gewisse Annette Kuhn etwa malte das Bild vom draußen wütenden Bösen und der drinnen lebenden weiblichen Dissidenten-Frauenkultur, während eine andere Autorin namens Gerda Szczepanski den weiblichen Kampf ums Überleben als in sich widerständig bezeichnet. Denn der Kampf ums Überleben gelte als Kampf gegen den Krieg und die Gegnerschaft zum Krieg sei wiederum Widerstand gegen das System. Und deswegen ist der weibliche Kampf ums Überleben in sich widerständig im Nationalsozialismus gewesen. Okay. Ich halte mich nicht lange auf mit dieser Art der Deutung, denn dazu gibt es nicht viel zu sagen. Aber diese Sprache der weiblichen Opferideologie gibt es dann auch ein bisschen gefinkelter. Etwa wenn Renate Wiggershaus im Zusammenhang mit KZ-Aufseherinnen spricht von zum Funktionieren bereiten Aufsichtsmaschinen, in denen sie ebenso wie in Gebärmaschinen nur von Männern instrumentalisierte Frauen zu erkennen vermag. Also hier gibt es wenigstens KZ-Aufseherinnen. Frauen befanden sich, so Marianne Leker, in einer ähnlichen Argumentation, 1933 also in einer Situation, in der sie die Grundlage der patriarchalen Argumentation bereits verinnerlicht und akzeptiert hatten. Aus dieser Position heraus konnte die frauenfeindliche nationalsozialistische Ideologie und Politik als Aufbruch in eine Zeit der Gleichberechtigung und Ehrung der Frau missverstanden werden. So konnten die Opfer zu Handlangern der Täter werden. Und noch ein drittes Beispiel. Rita Thalmann ist auf die Erkennung von Marionetten offensichtlich spezialisiert, denn sie findet, ob als Zuschauerinnen, Opfer oder Henker, fast immer haben sie nämlich ihren Platz innerhalb oder am Rande des Schicksals der Männer. Auf der Seite der Henker, ob sadistisch oder nicht, sind sie nur Ausführende. Zitat Ende. Das waren jetzt hauptsächlich Zitate aus den 80er Jahren. Und ein besonderer Ehrenplatz in dieser Aufzählung gebührt aber dem differenzierten und psychoanalytisch geschulten Urteil von Margarete Mitscherlich, der zufolge im Nationalsozialismus Frauen, Zitat, knapp vor den Kühen rangierten. Zitat Ende. Ohne dabei den eklatanten Widerspruch zu bemerken, bestätigte sie zugleich auch Dagmar Herzogs Urteil, wenn sie im selben Werk und mit der gleichen psychoanalytischen Schärfe bedauerte, dass sich die heutige Generation junger Frauen nicht mit den Müttern der Kriegsjahre identifiziert hat, sondern mit den Frauen der 50er Jahre, die sich in ihre frühere, unkämpferische, untergeordnete Rolle wieder einfügten und die regressive antiaufklärerische Konsolidierung der Familien- und Geschlechterverhältnisse durch ihr Verhalten unterstützten. Also je nachdem, wie Margarete Mitscherlich es braucht, rangierten die Frauen knapp vor den Kühen oder waren in den Kriegsjahren selbstständig und haben gelernt, ein selbstständiges Leben zu führen und so weiter. Diese Widersprüchlichkeit kommt tatsächlich im Abstand von 5 Seiten, ohne dass das irgendwie sich zu spießen scheint in dem Werk. Diese feministische Übung in angewandter Schuld- und Erinnerungsabwehr wäre aber freilich nicht vollständig, würde sie ohne Täterin-Opfer-Umkehr auskommen. Frauen seien im Dritten Reich ja genauso wie die Juden Opfer patriarchaler Herrschaft gewesen, seien genauso wie diese benutzt, enteignet und zu Ausgestoßenen gemacht worden. So eine übliche Argumentation. Aber Gisela Bock, die vielleicht noch manchen ein Begriff ist, geht dann noch einen Schritt weiter als nur Sexismus und Rassismus, denn das Wort Antisemitismus kommt in diesen Analysen nicht vor. Also Gisela Bock setzt nicht nur Sexismus und Rassismus als wesensgleich, sondern sie sagt auch, dass bei den Zwangssterilisationen, die es im Nationalsozialismus gab, Frauen vorsätzlich ermordet wurden. Dieser vorsätzliche Mord unterscheidet sich, so Bock, nur dem Ausmaß, nicht jedoch der Intention nach, vom Genozid an den Juden. Der Unterschied zwischen Zwangssterilisation und Genozid an den Juden sei für die Opfer nur ein relativer gewesen. Zitat Bock: Ihr Tod war nicht ein missliches Nebenprodukt einer nur auf Sterilisation und nicht auf Mord zielenden Geburtenpolitik, sondern geplanter und bewusster Massenmord. Für Frauen war die Sterilisationspolitik nicht Vorstufe, sondern Beginn und erste Etappe der Massenmorde an Frauen und Männern. Zitat Ende. Hierbei handelt es sich natürlich um eine Imagination, also faktisch haben natürlich die Zwangssterilisationen stattgefunden, als geplanter Mord keinesfalls. Bei dieser Imagination ist nur eines sicher: Frauen waren daran nicht schuld. Und um diese Erkenntnis zu untermauern, erklärt dann etwa die feministische Zeitschrift Schlangenbrot 1988 zum Jahr des Holocaust an den Frauen, definiert als die Zerstörung unseres Selbstbewusstseins, die Angst, die noch heute in uns als eine Folge des Patriarchats brennt. Zitat Ende. Das Frappierende hier an diesem weiblichen Opfermythos und an der Täterin-Opfer-Umkehr in seiner auch mitscherlichen Form ist, dass damit nicht nur die Täterinnenschaft, sondern auch der Antisemitismus, den Margarete Mitscherlich dann doch anspricht, erklärt werden. Oder zumindest der Versuch stattfindet. Denn diese vorher erwähnte, dieses Buch Die friedfertige Frau, da geht es darum, dass diese friedfertige Frau nicht wirklich antisemitisch sei, wie Mitscherlich schreibt. Zitat: Frauen verfallen dem Antisemitismus als Folge ihrer Identifikation mit männlichen Vorurteilen, weil sie Angst vor Liebesverlust haben. Ergeben fügen sie sich, so Mitscherlich, den widersprüchlichen Forderungen, die ihnen im Laufe des Dritten Reichs zugemutet werden. Vom Weibchen am Herd, das dem Führer Söhne gebären sollte, bis zur BDM-Führerin, Munitionsarbeiterin oder gar KZ-Wächterin. So also sieht das aus, wenn man dann das Wort Antisemitismus in den Mund nimmt. Es kommt im Wesentlichen nichts anderes heraus, als was wir vorher hatten. Und der Widerspruch kommt dann auch gleich, ein paar Seiten später. Denn zugleich behauptet Mitscherlich, die weibliche Moral und die kritischeren, objektbezogeneren Einschätzungen von Frauen könnten als Modell für eine weniger zerstörerische Gesellschaft dienen. Deswegen die friedfertige Frau. Mitscherlichs feministischen Ergüssen fehlt also hier jegliche in der Unfähigkeit zu trauern, dem bekanntesten Werk der Mitscherlichs, wenigstens noch vorhandene Ambivalenz im Urteilen. Also von etwas, das richtig ansetzt und dann problematisch weitergeht, ist hier eigentlich keine Spur mehr. Diese Angst vor Liebesverlust wird von der Psychoanalytikerin Mitscherlich auch nicht psychoanalytisch, sondern einfach plump apologetisch gedeutet. Einerseits an der einen Stelle als Entschuldigung für den Antisemitismus von Frauen und andererseits biologistisch als weibliche Tugend der Friedfertigkeit. Nun sind wir also bei dieser Frage, gut, wie ist denn nun das Verhältnis Antisemitismus und Geschlechterverhältnis? Das Spannende an dem eingangs erwähnten Buch von Wendy Lover ist, dass sie, obwohl sie Historikerin ist, diese Frage auch aufwirft im Laufe des Buches. Das muss man ihr anrechnen. Das kommt bei so empirischen Studien, die mit Tausenden von Dokumenten arbeiten, ja nicht so oft vor, dass es dann heißt, nun, wie ist jetzt dieser Zusammenhang zwischen Geschlechterverhältnis und Antisemitismus? Nachdem Lava also anhand von 13 Frauenbiografien die Rolle deutscher und österreichischer Frauen in diesen Nazi-Killing Fields untersuchte, stellt sie nicht nur die Frage, ob es einen weiblichen Antisemitismus gibt, sondern sie beantwortet oder sie legt los zur Beantwortung dieser Frage mit Ausführungen über die Studien zum autoritären Charakter von Theodor Verdorn und seinem Team oder dem Team, das die Studien zusammen mit ihm verfasst hat. Das heißt, sie thematisiert zunächst auch für mich überraschend brauchbar den Zusammenhang zwischen Autoritätshörigkeit und Disziplinierung von Kindern durch Strafen statt durch Sachautorität. Die meisten wissen, worum es in den Studien zum autoritären Charakter geht. Dann verkehrt sie aber die Erkenntnisse über die autoritäre Persönlichkeit letztlich in ihr Gegenteil, wenn sie sagt, für viele Frauen der Nazizeit waren der Vater, der Ehemann und der Führer autoritäre Figuren, ja, die ihr Leben zu unterschiedlichen Zeitpunkten formten. Erna Petris Vater, also so der Name einer dieser 13 Frauen, missbilligte Horst, ihren Nazi-Ehemann. Doch Erna entschied sich schließlich dazu, zu ihrem brutalen Partner statt zum beschützerischen Vater zu stehen. Die Nachkriegszeugnisse vieler weiblicher Angeklagter weisen eine Angst vor Autorität und den Glauben auf, dass man gehorchen und seine Pflicht erfüllen müsste. Zitat Ende. Das heißt, sie fängt an mit den Studien zum autoritären Charakter, liegt auch auf der Hand, aber dann fehlt eigentlich das, was das Wesentliche an dieser Erkenntnis über den autoritären Charakter ist, also die Frage nach den psychischen Bedürfnissen, die Antisemitismus und Rassismus befriedigen, der Hinweis auf die Verantwortung jedes Individuums und die Freiheit, sich anders zu entscheiden. Lava hingegen exkulpiert die von ihrem Titel reißerisches Furien bezeichneten Frauen wieder nur dann als gehorsame Befehlsempfängerinnen. Also sie fängt an mit diesem Partysex und Massenmord und dass es Spaß gemacht hat und das als ein bisschen was sehen und erleben ist, fragt dann, gibt es weiblichen Antisemitismus und sagt dann, naja, man hat sich zwischen dem autoritären Vater und dem autoritären Ehemann entscheiden müssen und hat sich aus der Autoritätshörigkeit dann dem einen oder dem anderen zugeschlagen oder wie auch immer. Das heißt, sie widerspricht mit dieser Affirmation des weiblichen Opfermythos im Wesentlichen ihren eigenen Erkenntnissen ab dem Moment, wo sie versucht, das, was sie herausgefunden hat, zu erklären oder sich selbst auch geheuer vielleicht zu machen. Sie schreibt dann auch, dass sie keine soziologischen Untersuchungen an weiblichen Probandinnen kennt, was überraschend ist, weil es eine Vorstudie zu den Studien zum autoritären Charakter gegeben hat, die 1944 in den USA durchgeführt wurde, zu einer Zeit also, als sehr viele Männer im Krieg waren, auch in den USA, und deswegen ist diese Studie fast nur mit weiblichen Interviewpartnerinnen durchgeführt worden, fast nur mit weiblichen Probandinnen. Von Else Frenkel-Brunswick und Robert Nevitt-Sanford ist das, heißt die antisemitische Persönlichkeit, ein Forschungsbericht, ist veröffentlicht in dem Ernst Zimmel-Band Antisemitismus, den vielleicht einige kennen. Und da haben die Autoren zunächst einmal gar nicht explizit nach dieser Geschlechterfrage beim autoritären Charakter gefragt, aber dann am Ende sich natürlich schon die Frage gestellt, gibt es jetzt einen Unterschied? Und kamen dann zu dem Ergebnis, das auch in diesem Text relativ kurz abgehandelt wird, der Antisemitismus befriedige bei Frauen zwar die gleichen psychischen Bedürfnisse wie bei Männern, aber, Zitat, es gibt einen wichtigen Unterschied. Die antisemitischen Mädchen zeigen eine konventionelle weibliche Fassade und sind dahinter voll von Aggression. Der antisemitische Mann versteht sich als männlich, aggressiv und hartgesotten, dahinter liegt aber der Wunsch nach Passivität und Abhängigkeit. Sein Machtstreben weckt den Wunsch, oben bei den Starken zu sein. Gleichzeitig befriedigt er seine Unterwerfungsneigung, indem er zur rechten Hand irgendeiner mächtigen männlichen Figur wird. So die beiden Autoren, Zitat Ende. Das heißt, diese projizierten Inhalte, die bei sich selbst nicht zugelassen werden können, diese Inhalte unterscheiden sich gemäß den unterschiedlichen Geschlechterrollen. Und ich würde sagen, sie unterschieden sich nicht nur gemäß den unterschiedlichen Geschlechterrollen 1944, sondern das ist etwas, womit wir nach wie vor zu kämpfen haben. Mit einer Erziehung, wenn auch noch vielleicht vielfach unbewusst, dass Frauen Aggressionen nicht so ausleben dürfen und so weiter. Da also Männern Aggressionen im Allgemeinen eher zugestanden werden, verschieben und projizieren sie nur die gegen eigene Autoritäten gerichteten Aggressionen auf negative Autoritäten wie die Juden, während sie einen Teil ihrer Aggressionen ohnehin ungehindert an Schwächeren auslassen können. Verdrängt werden müssen aber all jene Regungen, die als unmännlich empfunden werden. Das Bedürfnis nach Passivität, Abhängigkeit, Angst vor Liebesverlust, Verletzbarkeit etc. Für Frauen hingegen, also mit diesem doch noch bestehenden Aggressionstabu, wie ich sagen würde, für sie ist es umso befreiender, wenn diese Aggressionen dann gesellschaftlich als solchen anerkannten Outgroups auszulassen. Auch werden Frauen weiterhin noch immer dazu erzogen oder stärker dazu erzogen, der eigenen Sexualität höhere Gefühle unterzuschieben, um sie nicht unmoralisch und verdorben erscheinen zu lassen. Diese pure Lust scheint nach wie vor in weitaus größerem Ausmaße als bei Männern gesellschaftlich sanktioniert zu sein, was dann auch die zahlreichen Projektionen der eigenen sexuellen Regungen auf Fremde und dann die überspitzte moralische Entrüstung darüber erklärt. Das heißt, nicht ganz überraschend erweist sich demnach Mitscherlichs Annahme, die Angst vor Liebesverlust führe zu einer humaneren, friedfertigeren Moral, als nicht haltbar. Vielmehr vergrößert diese Angst den Druck, unweibliche Regungen zu unterdrücken. Gerade also, um nochmal mit den zwei Autoren dieser Vorstudie zu sprechen, gerade um mit Eltern Images und der Gesellschaft im Ganzen in Harmonie leben zu können, müssen elementare Impulse, die als niedrig, destruktiv und gefährlich erscheinen, verdrängt werden und können nur auf Umwegen Ausdruck finden, zum Beispiel in Projektionen und in moralischer Entrüstung. So können Antisemitismus und Intoleranz gegenüber Outgroups im Allgemeinen eine wichtige Integrationsfunktion erfüllen. Dies gilt aber nicht nur für die in den Studien untersuchten Individuen, sondern auch und sogar vor allem im Kollektiv, also der von Freud beschriebenen Masse. Zum weiblichen Opfermythos gesellt sich an diesem Punkt innerhalb der erwähnten neuen Frauenbewegung, so meine These, ein spezifisch feministischer Antisemitismus, der das Judentum als eine besonders patriarchale Religion imaginiert. Ein paar Beispiele. Matriarchatsforscherin Gerda Weiler berichtet, dass vor 5000 Jahren noch weltumspannende Matriarchat sei vom Judentum vernichtet worden. Und auch die evangelische Theologin Christa Mullack ist von dieser Matriarchatsthese überzeugt und nennt Jahwe den Mörder der Göttinnen. Das heißt, es geht mir hier nicht darum zu sagen, das, was sie da für Theorien konstruieren, das ist lächerlich, sondern ich versuche jetzt der Frage nachzugehen, ob sich daraus ein genuin feministischer Aspekt, eine genuin feministische Ausprägung des Antisemitismus zeigen lässt. Das heißt, Jahwe ist der Mörder der Göttinnen. Und was wird nun aus dieser These gefolgert? Das Judentum habe das Matriarchat zerstört. Zitat: Für unsere moderne Problematik hat die Geschichte des auserwählten Volkes exemplarischen Charakter. Herausgelöst aus seinem Urgrund verlässt dieses Volk die tolerante Weltanschauung seiner Mütter, verteufelt die alles durchdringende Liebe der matriarchalen Religion, spaltet zerstörerische Aggressionen ab und erkämpft mit einem brutalen Ausmordungsprogramm die Vormacht im vorderen Orient. Auf der Kehrseite der Macht wartet die Ohnmacht. Israel wird verwüstet und hört als Staat auf zu existieren. Wir können diesen Weg als ein Lehrstück begreifen, das zeigt, wie der totale Machtanspruch zu Unheil und zu völliger Vernichtung führen muss. Zitat Gerda Weiler Ende, das ist aus 1984. Das heißt, die Juden sind aus ihrem Urgrund herausgelöst, also wurzellos. Nicht die Antisemiten, sondern die Juden spalten zerstörerische Aggressionen ab, Weiler zufolge, und sind selbst schuld an ihrer Vernichtung. Eine weitere Nuance dieser Argumentation: Bei Hannah Wolf sind die Juden nicht nur schuld am falschen Gottesbild. Wer nämlich einschlägige Literatur zum krankmachenden Gottesbild kenne, der, Zitat Hannah Wolf, wundert sich nicht mehr über Kriegsgräuel, Konzentrationslager, Holocaust oder neueste Ausschreitungen. Er fühlt sich vielmehr auf schmerzliche Weise gezwungen, über die Beziehung solcher perversen Gewalt zum krankmachenden Gottesbild Erwägungen anzustellen. Also das zusammengedacht mit der Schuld- und Erinnerungsabwehr in Bezug auf die Rolle der Frau im Nationalsozialismus das sind schon zwei Kernelemente dessen, was ich hier versuche zu entfalten. Und wenn wir dann aber schon bei Israel und bei der Shoah sind, darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich der Antisemitismus ja auch innerhalb der deutschen und österreichischen, aber nicht nur, Frauenbewegung als Antizionismus Bahn gebrochen hat. Charlotte Kohn war eine, die sehr früh dieses Phänomen analysiert hat und den Begriff der antifaschistischen Antizionistinnen geprägt hat. Charlotte Kohn betont also, dass, Zitat, eine eingehende Auseinandersetzung mit der Entwicklung der feministischen Bewegung nach 1968 zeigt, dass der Antifaschismus und der Antizionismus zu einer ideologischen Basis wurden. Alle feministischen Bestrebungen bewegten sich mehr oder weniger auf dieser verbindlichen Grundlage. Gruppierungen innerhalb der feministischen Theologie, der Matriarchatsforschung, linke Gruppierungen, die feministische Friedensbewegung, die Ökologinnen und die Frauen, die sich für die dritte Welt einsetzten, waren selbstverständlich antifaschistische Antizionistinnen. Zitat Ende. Das heißt, seit den 1960er Jahren wurde auf internationalen und nationalen Frauenkonferenzen der Zionismus zur übelsten aller Formen von Rassismus erklärt. Wir kennen dieses Phänomen von anderen ähnlichen Weltkonferenzen, aber Phyllis Chesler etwa, die Amerikanerin, hat das scharf kritisiert und hat als herausragendes Beispiel eine UN-Konferenz in Vorbereitung auf die UN-Weltfrauenkonferenz hergenommen, 1980 in Kopenhagen. Sie sagt, die gesamte Agenda, sowohl die offizielle wie auch die inoffizielle, sei von der PLO okkupiert worden, also von den PLO-Frauen. Eine arabische Jüdin, die über die Folterung und Hinrichtung ihres Ehemanns im Irak sprechen wollte, wurde ebenso zum Schweigen gebracht wie eine pakistanische Frau, die über etwas völlig anderes, was nichts mit Juden zu tun hatte, nämlich über die afghanische Flüchtlingstragödie sprechen wollte. Das Ergebnis der Tagung war ein UN-Aktionsplan, in dem neben Kolonialismus und Apartheid auch der Zionismus zu den größten Übeln der Welt erklärt wurde. Chesler schreibt, das war mein erstes postmodernes Pogrom. Das heißt, man muss sich das vorstellen, es finden diese Frauenkonferenzen in so charmanten Ländern wie etwa Nigeria statt, mit so emanzipierten Staatsführern, die dann auch auf der Konferenz eingeladen werden, eingebunden werden, um in diesen antizionistischen Kanon einzustimmen und nicht kritisiert werden für das, was in diesem Land mit, wie die Frauen, die Situation der Frauen in diesem Land aussieht, sondern nein, das kommt dann dabei raus. Das heißt, obwohl der Antizionismus ein Phänomen ist, das natürlich innerhalb der Linken im Allgemeinen kritisiert werden muss, scheint er hier im Zusammenhang mit der vorher erwähnten Verfemung des Judentums als besonders patriarchaler Religion und mit dem Vorwurf der Auslöschung des Matriarchats eine spezifisch feministische Ausprägung erfahren zu haben. Angesichts dieser Dominanz des Antizionismus innerhalb der Frauenbewegung und ihrer Nachfolgeprojekte kann man sich vielleicht schon denken, was jüdische Feministinnen über ihre Lage in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches zu sagen haben. Maria Bader etwa begründete 1984 ihre Entscheidung, Deutschland zu verlassen, mit folgenden Worten. Diesen Sommer werde ich meinen Standort nach New York verlegen. Damit endet ein Abschnitt meiner Geschichte, der Teil der Westberliner Frauengeschichte und jüdischer Geschichte im Nachkriegsdeutschland ist. Für mich gilt, dass ich es müde bin, mich im deutschen Kontext aufzureiben. Ich will es nicht mehr aushalten müssen, hier jüdisch zu sein. Und eine zweite Stellungnahme, die ich sehr beeindruckend finde, von einer Autorin namens Lea C. Zollek in einem Text, der Sehnsucht nach Israel heißt. Sie beschreibt ihre Erfahrungen mit deutschen Therapeutinnen folgendermaßen. Dann in Westberlin bekomme ich Kontakt mit einer Reihe feministischer Therapeutinnen. Von ihnen lerne ich, dass Judentum eine patriarchale Religion ist, die man grundsätzlich ablehnen muss. Jüdin und Feministin, das geht nicht. Meine Identität wird in Frage gestellt. Deutsche bestimmen immer noch und immer wieder, was und wer jüdisch ist. Eine fühlt sich heute in der Bundesrepublik verfolgt wie die Juden, weil sie Feministin ist. Wahlweise bin ich überempfindlich oder aggressiv. Und überhaupt, was habe ich damit zu tun? Was haben Sie damit zu tun? Wir sind doch alle danach geboren. Deutsche Therapie ist irgendwie universell. Ich, die Jüdin, darf mich nicht äußern. Und doch reden Sie gerne mit mir über die Nazizeit. Manchmal will ich nicht. Da ist dann wieder meine Arroganz. Ich werde zu einem Ihr. Immer wieder werde ich gefragt, was wir von irgendetwas denken. Ich hatte gehofft, in feministischen Kreisen politische Verbündete zu finden. Das Persönliche im Politischen muss auf einer Ebene gedacht werden, die ich nicht verstehe. So Zollek. Aber ist das heute nicht schon alles ganz anders? Die Täterinnenschaft wurde ja spätestens im letzten Jahrzehnt tatsächlich vorbildlich aufgearbeitet. Also es gibt mittlerweile sehr viele Studien, die sich ganz genau mit allen Betätigungsfeldern von Frauen im Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Ein bisschen schockiert es dann aber schon, dass in den Rezensionen, die es jetzt zu dem Buch von Wendy Lover nach Erscheinen des Buches gegeben hat, dass in diesen Rezensionen das Entsetzen darüber überwiegt, dass auch junge Mütter und gar Schwangere jüdische Kinder zuerst mit Süßigkeiten oder guten Zureden anlocken und dann brutal ermordeten. Das heißt, die Rezensenten und Rezensentinnen dieser Beurteilungen des Buches empören sich weniger über die Tatsache, dass Kinder von dem Balkon eines Krankenhauses geworfen oder ihre Köpfe in Ghettomauern eingeschlagen wurden. Nein, sie empören sich darüber, dass diese Taten von Frauen begangen wurden, die selbst kleine Kinder hatten oder gar schwanger waren. Für junge Väter scheint das nicht zu gelten. Und das sind Rezensionen, die 2013, 2014 erschienen sind. Die Empörung gilt der Tatsache, dass eine schwangere Frau das tun kann. Also kann man jetzt sagen, auch die Unvereinbarkeit von Jüdischsein und Feminismus, vielleicht muss man da auch sagen, das war einmal. Oder könnte man für die heutige Zeit feststellen, dass das noch aktuell ist? Ich würde sagen, naja, das war insofern mal und ist jetzt vergangen, weil sich heute nicht mehr so viele Frauen als im Zeitalter von Queer Theory als Feministinnen bezeichnen würden und es eine Kritik an Identitätspolitik gibt und so weiter. Aber trotzdem sei diese Frage erlaubt, wie stellt sich also aktuell der Zusammenhang zwischen Geschlechterverhältnissen und Antisemitismus dar? Wie schon am Anfang erwähnt, würde ich jetzt gerne auf Judith Butlers 2013 veröffentlichtes Plädoyer gegen Israel eingehen und anhand dessen zeigen, was aus der Schuld der Erinnerungsabwehr, aber auch aus dieser genuin feministischen Ausprägung des Antisemitismus heute in der Postmoderne geworden ist. Jüdin und Queer-Theoretikerin, das geht heute offenbar auch nicht. Sonst müsste Butler sich nicht gezählte 19 Mal in ihrem Buch in fast wortgleichen Formulierungen dafür rechtfertigen, dass sie in dem Buch überhaupt auf jüdische Quellen und Autoren und Autorinnen zurückgreift. Ich lese jetzt eine dieser Rechtfertigungen vor. Wie gesagt, das durchzieht das Buch als einer der hauptroten Fäden, diese Entschuldigung für den Rückgriff auf jüdische Quellen. Zitat Butler. Mit der Behauptung, es gäbe eine bedeutende jüdische Tradition des Einsatzes für Gerechtigkeit und Gleichheit, eine Tradition, die notwendig zu einer Kritik am jüdischen Staat führen muss, eröffne ich eine jüdische, nicht-zionistische, ja antizionistische Perspektive mit dem Risiko, aus dem Widerstand gegen den Zionismus selbst einen jüdischen Wert zu machen und damit indirekt ethische Ausnahmeressourcen des Judentums zu beteuern. Soll die Kritik des Zionismus jedoch effektiv und substanziell sein, muss dieser Anspruch auf eine Sonderstellung zugunsten fundamentaler demokratischer Werte zurückgewiesen werden. Die Opposition gegen den Zionismus verlangt den Bruch mit einem exklusiv jüdischen Denkrahmen der Ethik sowie der Politik. Das heißt, sie fragt sich tatsächlich gezählte 19 Mal, ob man überhaupt im ehrenvollen Dienste der Verteufelung Israels auf jüdische Werte zurückgreifen darf und sagt dann, das bedeutet, dass in der Artikulation solcher Werte das Primat und die Exklusivität des jüdischen Bezugsrahmens negiert werden muss und dass diese Artikulation sich gleichsam von sich selbst trennen und ihre eigene Zerstreuung betreiben muss. Also der Rückgriff auf das Judentum ist nur legitim, wenn er sich dann irgendwie zerstreut. Dazu komme ich noch. In Folge imaginiert dann Butler ganz konkret, ihr könnte der Vorwurf gemacht werden, auch Zerstreuung sei ein jüdischer, von der messianischen Zerstreuung hergeleiteter Wert, und legt ihren diesmal ausnahmsweise herbei halluzinierten Kritikern und Kritikerinnen ihren größten Albtraum in den Mund. Also sie sagt, man könnte mir dann vorwerfen, Sie, Judith Butler, wollen vom Judentum loskommen, können es aber nicht. Das ist das, was sie als Problem sozusagen ihres Buches umreißt. Trotz dieser Vorbehalte greift sie dann im Verlauf des ganzen Buches auf jüdische Autoren wie Levinas, Walter Benjamin, Primo Levi sowie auf Hannah Arendt zurück. Das Dumme daran ist, dass sich Arendt, also Judith Butlers größtes Vorbild in puncto Kohabitation mit in einem binationalen Israel-Palästina, dass sich also Hannah Arendt nicht ganz so einspannen lässt, wie Butler das möchte. Sie sich offenbar also trotz der Zitate, die Butler bringt, irgendwie gegen die Eingliederung ins Butler-Universum sträubt. Also Hannah Arendt ist ein großes Kapitel in dem Buch gewidmet und es geht also um diese Argumentation, warum man eine Einstaatenlösung braucht und keine Zweistaatenlösung. Und im Zuge dessen verweist dann Butler auf Hannah Arendt und wundert sich aber dann, wenn diese auf Gershom Scholems Vorwurf ihre Kritik sei Zeichen mangelnder Liebe für das jüdische Volk Folgendes erwidert. Das ist jetzt also Zitat Hannah Arendt. Tatsache ist, dass ich nicht nur niemals so getan habe, als sei ich etwas anderes, als ich bin. Ich habe niemals auch nur die Versuchung dazu verspürt. Es wäre mir vorgekommen, wie zu sagen, dass ich ein Mann sei und nicht eine Frau, also verrückt. Jude sein gehört für mich zu den unbezweifelbaren Gegebenheiten meines Lebens. Eine solche Gesinnung grundsätzlicher Dankbarkeit für das, was ist, wie es ist, gegeben und nicht gemacht, Physae und nicht nomoi ist präpolitisch. Zitat Ende. Soweit also Hannah Arendt. Nun hat Butler aus vielerlei Punkten, aus vielerlei Gründen an diesem Zitat zu kiefeln. Sie ist sozusagen doppelt in ihren Grundfesten erschüttert, obwohl sie das Zitat selber bringt. Butler wehrt sich ein bisschen gegen das Eigentor und versäumt dabei das Offensichtliche, denn das Zitat von Arendt ist ja an und für sich nicht unproblematisch. Es war jetzt vielleicht nicht... ist nicht präsent geblieben, aber Arendt setzt darin falsch die familiäre jüdische Herkunft und das biologische Geschlecht gleich. Also tut so, als ob das dasselbe Problem oder dieselbe Eindeutigkeit aufweisen würde. Butler fällt dazu nur ein zu sagen, geht sich hier vielleicht zu weit. Man kann diese Kategorien schließlich auch ablehnen, das Judesein verwerfen und die Geschlechtszugehörigkeit ändern, so Butler. Wir wissen ja noch aus Körper ohne Gewicht und so weiter bei Butler, der performative Akt, der Ausruf der Hebamme macht ja überhaupt erst das Mädchen. Also ist klar, dass sie mit diesem Teil von Hannah Arendts Zitat ein Problem hat. Die Regelblutung ist, wenn man Butler weiterdenkt, ja auch bloß gesellschaftlich konstruiert. In Bezug aber auf das Judesein unterschlägt Butler hier wohl ganz bewusst, dass das Zitat von Hannah Arendt auch noch weitergeht. Arendt endete nicht bei der Feststellung, eine solche Gesinnung, nämlich dankbar sein für das, was man ist, das sei präpolitisch. Denn sonst müsste Butler auch sich damit auseinandersetzen, warum Arendt sagt, ihr Jüdischsein kann sie nicht verwerfen, was immer sie über Israel und Eichmann etwa denkt. Arendt fügt nämlich an, und der Teil des Zitats kommt bei Butler nicht vor. Eine solche präpolitische Gesinnung habe aber doch unter außergewöhnlichen Umständen, wie etwa den Umständen jüdischer Politik, auch gleichsam negativ-politische Folgen. Sie macht bestimmte Verhaltensweisen unmöglich, und zwar scheint mir genau diejenigen, die Sie, Gershom Scholem, in meine Ausführungen hineinlesen. Dieser Briefwechsel, den muss man jetzt nicht kennen, um das nachvollziehen zu können, um was es hier geht. Das Wichtige ist diese Formulierung, dieser Nachsatz, den Butler auslässt. Wenn Hannah Arendt nämlich von Umständen jüdischer Politik spricht, dann ist das der Antisemitismus, den es bei Judith Butler nur dann gibt, wenn er irgendwie erklärt, warum die Palästinenser deswegen jetzt die Juden von heute sind. So. Also Arendt spricht von Umständen jüdischer Politik, meint Antisemitismus, denn Arendt wusste wenigstens noch, dass es das Problem auch des jüdischen Antisemitismus gibt. Das Problem, dass Juden mit ihren eigenen Feinden übereinstimmen. Das Problem der Identifikation mit dem Aggressor. Auch wenn sie dies als eine unmögliche Verhaltensweise hier andeutet. Das ist ein sehr, ein bisschen bei Andeutungen verbleibendes Zitat, deswegen hoffe ich, dass man mir hier folgen kann. Aber ich versuche das jetzt nochmal deutlich zu machen. Bei Lea C. Zollek in diesem Zitat aus Sehnsucht nach Israel, da ging es noch um eine von außen aufgezwungene Unvereinbarkeit von Jüdischsein und Feministin. Sie konnte nicht mit den deutschen Therapeutinnen leben, weil sie konnten nicht akzeptieren, dass sie jüdisch und feministisch ist. Hier ist aber über diese bei Zollek noch von außen aufgezwungene Nun aber mit Butler verinnerlichte Unvereinbarkeit von Queer-Theorie und Jüdischsein ist es spannend, was wir hier als Konsequenz, also als postmoderne Konsequenz feministischer, antisemitischer Argumentationsmuster herauslesen können. Butler, um jetzt das wieder zu verknüpfen mit diesen Matriarchatsthesen, Butler spricht natürlich nicht mehr von einem Matriarchat, für dessen Zerstörung das alte Israel und das Judentum mit der Vernichtung bestraft worden seien, sondern sie spricht von dem heutigen. Sie verortet alles Schlechte im heutigen rassistischen, vom Siedlerkolonialismus und Reinheitsvorstellungen geprägten, auf Vertreibung basierenden, illegitimen Staat Israel. Aber auch dieses Israel, das ist gleich geblieben, das ist die Parallele zwischen Butler und den Matriarchatsforscherinnen, soll selbst schuld sein an dem Hass, der ihm entgegenschlägt, denn es sei ja das Regime israelischer Gesetze und israelischer Militärgewalt, das eine Widerstandsbewegung hervorgebracht hat, die sich sowohl gewaltsamer wie gewaltloser Mittel bedient, so Butler über etwa die Hamas. Und mit dieser Argumentation würde ich sagen, ist es keinesfalls zufällig, dass Judith Butler hier ihren größten Ruhm in der antisemitischen Gesellschaft der Intellektuellen erreicht, wenn sie mit Aplomb als Jüdin ausspricht, dass die Juden, oder in dem Fall manchmal die Israelis, nur die Israelis, selbst schuld an ihrer Vernichtung sind. Butler fragt, könnte es sein, dass Selbstverteidigung nicht zu Selbsterhalt führt, sondern zu Selbstzerstörung? Verteidigt wird, so Butler, also eine Form der verleugneten Unterdrückung, ohne die das Selbst nicht überleben kann. Aber, so Butler weiter, eben diese Unterdrückung führt zu Widerstand gegen den Status quo und sucht damit das Selbst mit dem Gespenst der Zerstörung heim. Es lebt dann in einer Welt, die nur zwei Optionen kennt, vernichtet werden oder vernichten. Also die israelische Selbstverteidigung kennt nur vernichtet werden oder vernichten. Gut für die Palästinenser und Palästinenserinnen, dass Butler hier nur fantasiert. Das Entscheidende an Butlers Postzionismus, als den sie diesen aggressiven Antizionismus verhübscht, ist aber diese Aufspaltung nun des Judentums in den jüdischen Souverän und die gewaltfreie Diaspora. Also das, was wir vorher hatten, das Judentum ist schuld für die Auslöschung des Matriarchats. Das wird jetzt so modifiziert, dass das Übel auf Israel, auf den Staat Israel projiziert wird, Israel zugeschoben wird, Israel als patriarchaler Staat natürlich. Und Diaspora, das ist dann das zunächst Gute bei Butler, heißt hingegen hineingeworfen sein in eine Welt der Nichtjuden, in der man ethisch und politisch seinen Weg inmitten einer unumkehrbaren Heterogenität finden muss. Eine Bevölkerung und sogar eine Macht, die von der Kohabitation mit den Nichtjuden abhängt und die zionistische Verknüpfung von Volk und Land vermeidet. Also das, was früher das böse Patriarchat war, ist jetzt das böse Israel. Und die Diaspora ist zunächst einmal das, was irgendwie gut ist noch am Jüdischsein. Aber Butler wäre nicht Butler, wenn sie nicht auch das Diaspora-Judentum spielerisch dekonstruieren würde. Denn so Butler, in diesem Sinne heißt Jude sein, sich von sich selbst zu trennen. Die Betrachtung des Jüdischseins im Moment seiner Begegnung mit dem Nichtjüdischen und der sich daraus ergebenden Zerstreuung des Selbst. Da ist sie wieder, die Zerstreuung. Ergo ist Jüdischsein ihrer Auffassung nach als anti-identitäres Projekt zu verstehen. Diaspora-Jüdin und Queer-Theoretikerin sein, das geht also offenbar auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt diese antizionistischen Stellen in dem Buch, die man sich bei Butler gut vorstellen kann, und die geht es mir im Wesentlichen nicht, sondern um diese Idee, dass jüdische Identität per se nicht ethisch sein kann und aus. Postzionismus entpuppt sich dabei also wenig überraschend als die gute alte Rede vom Judeonazismus, nur eben höflich dann auch in poststrukturalistischem Alteritätssprech verkleidet. Es geht ja in dem Hauptteil des Buches nicht um das Judentum müsse sich zerstreuen, um ethisch zu sein, sondern in dem Hauptteil geht es schon auch darum, wie sie jetzt nicht vom Holocaust sprechen will, sondern vom Schicksal der Palästinenser. Sie fasst nämlich den Massenmord an den Jüdinnen und Juden immer schon im Hinblick auf die Gleichsetzung mit dem Schicksal der Palästinenser. Das produziert zuweilen dann unsinnige Formulierungen, zum Beispiel. Jüdische Bevölkerungsgruppen wurden unter dem Nazi-Regime, soweit sie nicht zerstört wurden, ihrer Heimat und ihres Landes beraubt. Zitat Ende. Also alles, was sie über den Antisemitismus und die Shoah sagen will, muss irgendwie dazu passen, wie sich das dann mit auf die Palästinenser übersetzen lässt. Deswegen heißt Shoah für sie, jüdische Bevölkerungsgruppen werden ihrer Heimat und ihres Landes beraubt, sofern sie nicht zerstört wurden. Sie spricht sich dann dauernd eigentlich gegen die Gleichsetzung von Shoah und Nakba in dem Buch aus, ganz pflichtbewusst, aber letztlich macht sie die auch trotzdem die ganze Zeit. Also sie will die Gleichsetzung offiziell nicht, aber in Zusammenhang mit Primo Levis Behauptung, heute seien die Palästinenser die Juden der Israelis, sagt sie, das ist nicht etwa falsch, sondern unklug, das so zu sagen. Und die Idee eines konzentrierenden statt eines expansionistischen Kolonialismus bei Martin Buber assoziiert Butler dann frei mit Konzentrationslagern und sagt, das wird noch beängstigender, wenn wir den Erfolg des konzentrierenden Kolonialismus im Westjordanland und vor allem in Gaza betrachten, wo die Lebensumstände ganz nach dem Motto der Konzentration beengt und verarmt sind. Also wir setzen nicht gleich, aber wir verwenden dauernd Begriffe aus dem Nationalsozialismus, um die Situation der Palästinenser zu beschreiben. Die Nakba, die katastrophale Zerstörung der Heimat der Palästinenser, so Butler, nennt sie dann den Beginn von Deportationen, die die Reinigung von allem Heterogenen anstreben. Es gibt also keine einmalige Deportation der Unterdrückten, nein, das wäre zu wenig, sondern es gibt wiederholtes Handeln, einen andauernden Prozess der Deportation, der Landenteignung oder der Vertreibung als Möglichkeitsbedingung dieser Art von Fortschritt. Die Shoah heißt bei Butler, und ich komme gleich zum Schluss, die Shoah heißt bei Butler immer und immer wieder Völkermord. Der sei zwar singulär, aber räumt man die Singularität der einen Geschichte ein, ist man tatsächlich implizit auch verpflichtet, die Singularität aller dieser Geschichten anzuerkennen. Und an diesem Punkt kann man anfangen, ganz andere Fragen zu stellen. Es geht nicht darum zu behaupten, der Zionismus sei wie der Narzissmus, oder sei dessen unbewusste Wiederholung mit den Palästinensern als Juden. Solche Analogien übergehen die Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und politischem Zionismus in Unterdrückung, Vertreibung und Tötung. Zitat Ende. Also sie legt nahe, die Unterschiede seien graduell. Und dann schließlich greift sie im Wesentlichen auch als Adorno-Preisträgerin den kategorischen Imperativ Adornos an, implizit, Adorno kommt nicht vor, aber sie sagt dann, es geht um die Frage, wie sich aus einer historischen Konstellation bestimmte Grundsätze zum Verständnis einer anderen ableiten lassen. Möglicherweise ergibt sich tatsächlich ein moralischer oder politischer Auftrag aus dem NS-Völkermord an den Juden, ein Genozid an mehreren verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Klammer zu, zur Opposition gegen sämtliche Formen staatlichen Rassismus und der zugehörigen Gewaltformen. Zitat Ende. Also aus dem Adornoschen Imperativ, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, wird zunächst bei Butler hier ein möglicherweise, also möglicherweise ergibt sich tatsächlich ein Auftrag. Und aus der Wiederholung von Auschwitz werden sämtliche Formen staatlichen Rassismus, wie sie das nennt, und zugehörige Gewaltformen. Das heißt, sie leugnet den Adornoschen Imperativ kategorisch und streicht die Shoah im Wesentlichen durch. Denn es ist nicht notwendig. Wer will schon abstreiten, dass im Sinne des Marxischen Imperativs es immer schon galt, sämtliche Formen staatlichen Rassismus und der zugehörigen Gewaltformen zu opponieren. Sie wandelt den Adornoschen Imperativ in Bezug auf Auschwitz um auf etwas Selbstverständliches. Aber wir wissen ohnehin, wenn es um die Opposition gegen sämtliche Gewaltformen geht, dann ist mit diesen sämtlichen Übeln bei Butler ohnehin immer Israel gemeint. Diesen Ausflug zu den antizionistischen und Shoah und Nakba vergleichenden Teilen von Butler hielt ich für notwendig, um ja, nicht den Eindruck zu erwecken, es wäre in ihrem Buch um das gegangen, was ich zu Anfang ausgeführt habe. Zusammenfassend kann man also sagen, dass diese Unvereinbarkeit von jüdisch sein und feministisch sein von Lea C. Zollek in dem Sehnsucht nach Israel-Text sich also gewandelt hat zu einem ja, verinnerlichten, bei Butler verinnerlichten, als jüdische Vorführfigur ausgeführten, naja, es kann erstens nicht vereinbar sein, weil wir ja anti-identitär sind, und zweitens kann jüdisch sein nur dann ethisch sein, wenn es sich selbst zerstreut. Also es ist sowieso nicht ethisch, wenn es prozionistisch ist, wenn es auf Israel positiv Bezug nimmt, aber jüdisch sein ist nur dann ethisch, wenn es a. in der Diaspora ist und b. in diesem Zusammenleben mit den Nichtjuden sich dann in seinem Jüdischsein zerstreut. Ja, ich will keine Vulgärpsychoanalyse über Butlers biografischen Hintergrund machen, warum sie das für unvereinbar hält und sich diese 19 Mal entschuldigen muss dafür, dass sie überhaupt auf jüdische Quellen zurückgreift. Aber für mich war klar, okay, diese Unvereinbarkeitsthese hat sich offenbar noch nicht erledigt. Man kann nicht sagen, ach Quatsch, wieso soll denn das unvereinbar sein für eine, was weiß ich, Emanzipation oder für eine sinnvolle Einrichtung des Geschlechterverhältnisses zu sein und jüdisch zu sein. Wie kann denn das unvereinbar sein? Offenbar gibt es da noch eine Aktualität der Problematik. Vielen Dank.